Ich habe sie mir immer alle genau angeschaut. Sie für tauglich oder untauglich befunden. Manchmal habe ich sie sogar ein bisschen umsortiert. Wie schön, dass ihr alle da seid. Ja. Sieht gut aus. Gut seht ihr aus. Die Jahre nicht. Die Jahre, ja, trotzdem. Canettis Frauen. Ein Gastmahl. Desa, Friedel, Marie-Louise, Iris, Sarah. Ein Feature von Ina Strelo. Sind alle eingetroffen? Desa, Iris, Marie-Louise, Hera, Friedel fehlt. Und wie eifersüchtig er immer über mich gewacht hat. Mich hat er sogar im Gebüsch verfolgt, wie ich mit meiner Freundin spazieren war. Die hat sich fürchterlich erschrocken, weil es neben uns geraschelt und geknackt hat. Ja, hörst du das nicht? Natürlich, habe ich gesagt. Aber das ist doch nur der Canetti, der uns hinterher steigt. Ich war so fasziniert von diesem kleinen alten Mann, der so viel Energie ausströmte und so streng war und kein Lächeln, gar nichts. Also man bekam fast Angst vor ihm. Er war nicht einnehmend oder liebenswürdig. Er war sicher galant und daneben wieder sehr schroff. Nicht? Mit dem kann man ja Frauenherzen knacken wie nichts. Und das beherrschte er. Mir hätte am liebsten noch meine Träume eingepanzert. Ich kann das gar nicht glauben. Kein Wunder, mit Ihnen war er ja auch schon ein Greis. Nein, er hatte es einfach nicht mehr nötig. Was heißt das denn? Das wollen Sie denn damit sagen? Sie haben ihn ja übernommen. Da hat er sich lange genug an uns abgearbeitet. Ja, wie er sich aufgeführt hat. Ich habe sie mir immer alle genau angeschaut. Sie für tauglich oder untauglich befunden. Manchmal habe ich sie sogar ein bisschen umsortiert. Natürlich ist es nicht immer gelungen. Und natürlich hat er mir nicht jede seiner jungen Schnuderle vorgestellt. Aber seine Nebenfrauen schon. Darauf habe ich bestanden. Es gab eine Frau, die immer seine Hauptfrau blieb. Die bin ich. Weser Canetti. Bei Friedel ist er sogar einmal eingestiegen, als sie nicht zu Hause war. Und da hat er doch wirklich ihre Tagebücher gelesen. Naja, die Friedel hat ja immer viel Gramouri gehabt. Seid mal still. Was ist denn? Ich dachte... Ach, schon gut. Von allen schwierigen Unternehmungen in dieser Welt ist nichts so schwer wie die Heilung des Eifersüchtigen. Bevor man sich nicht genau darauf besonnen hat, was Eifersucht ist, wird man ihn kaum heilen können. Es ist eine Verengung der Gedanken und der Luft, als hätte man in einem kleinen Zimmer zu leben, aus dem es kein Entkommen gibt. Das ist ja unheimlich. Als wäre Canetti hier. Er ist immer da. Wo bleibt denn Friedel? Sie wollte doch nur ein paar Kipferl holen. Die hat bestimmt im Café wieder mit jemandem angebandelt. Also ich bin im Winter 1986 in die Klosbachstraße 88 gezogen, in den vierten Stock und stellte dann sehr schnell fest, dass unter mir Canettis wohnen. Schau an, die Frau Nachbarin, Ellen Merat, sitzt im Café und schaut aus der Ferne zu. Also wenn ich mich zurückversetze, habe ich ihn eigentlich gar nicht als Mann wahrgenommen. Er war ja so klein, er war ein Kopf kleiner als ich. Und der hatte diesen Schnauzbart und die weißen Haare, war für mich einfach ein zornierter, alter, berühmter Herr. Wie ein toller Barockschrank. Also man verliebt sich auch nicht in Bart, dass der irgendwie auch noch ein Liebesleben hat. Das habe ich nie gedacht. Kapitel 1. Besa Canetti. Sie war ein Wesen, wie man es nie in Wien, wohl aber auf einer persischen Miniatur erwartet hätte. Er stand nur wenige Reihen hinter mir. Und während er den Worten seines Gottes Karl Kraus folgte... Den halben Shakespeare konnte sie zitieren und die längsten englischen Gedichte, am liebsten Der Rabe von Edgar Allan Poe. Er schaute mich an. Ich spürte es. Ich wusste es. Und hat dabei selbst ausgesehen wie ein Rabe zur Spanierin verzaubert. und saß in jeder Vorlesung von Karl Kraus in der ersten Reihe. Eines Tages war ich zufällig in ihre Nähe geraten. Ich habe mich wie ein Rasender benommen und geklatscht, bis mir die Hände wehtaten. Und dann habe ich jemanden neben mir bemerkt, der wie in Trance dastand, aber nicht klatschte. Das war sie, Weser. Ein Zauber ging von ihr aus. Wie sollte sie auch klatschen? Ja, wie sollte sie? Ihr fehlt der linke Unterarm. Seit der Geburt? Psst, fragen Sie nicht. Das ist ein Tabu. Aber wenn man sie so beobachtet... Nicht wahr, man merkt es kaum. Tja, so war sie, unsere Weser, mit Stolz über jeden Mangel in ihrem Leben hinweg. Was habt ihr gesagt? Veneziana Taubner Calderon, genannt Weser, wurde 1897 in Wien geboren. Sie wuchs in einer spaniolisch-jüdischen Familie auf. Als sie 7 Jahre alt war, starb ihr Vater. Mit 18 legte Weser die Matura ab. Dann erlernte sie im Selbststudium Französisch, Spanisch, Italienisch und Englisch und las und las und las. 1924 begegnete sie dem jungen Chemiestudenten Elias Canetti bei jener 300. Vorlesung von Karl Kraus in Wien. Weser war 26, Canetti 18 Jahre alt. Ich habe von Anfang an ihn geglaubt. Sie haben ihn verhext. Nächtelang musste er an ihrem Bett sitzen, wenn Sie ihre Depressionen hatten. Sie haben ihn an die Kette gelegt. Nein, es war eine rote Schnur. Ich wusste gar nicht, dass er so romantisch war. Ich habe ihm gedroht. Mit einer roten Schnur? Ich habe ihm gesagt, wenn er die Liebschaft mit diesem jungen Huhn nicht beendet, hänge ich mich auf. Sag ich doch, an die Kette gelegt. Nichts kann uns trennen. Und niemand. Du bist für mich nicht nur der größte, heute lebende Mensch, sondern du bist auch der gütigste in meinen Augen. Es ist fast dunkel im Zimmer. Weser sitzt an ihrem Tisch und raucht. Ein kleiner Lichtkegel zeigt Papierstapel, Bücher und lose Blätter. Sie raucht zu viel. Sie nimmt ein Blatt Papier, das am Rand liegt, zerknüllt es mit der einen Hand und wirft es fort, einfach hinter sich. Es ist ein Arztbericht. Sie hatte eine Fehlgeburt. Und das war nicht ihre erste. Sie will das nicht mehr. Sie drückt die Zigarette aus und schreibt weiter. Einen Brief an Canetti. Der sitzt in der anderen Ecke des Zimmers und liest. Oder tut so. Es ist Sommer 1932. Du bist mir, was dieses gewisse Leben anlangt, keine Rechenschaft schuldig. Wenn wir das ein für alle Mal festsetzen, haben meine hysterischen Reaktionen keinen Boden mehr. Ich stehe wie die beste Mutter zu dir. Nur eines musst du beachten, dass das Letzte, das Dürrste in unserer Beziehung getrennt werden muss. Nein. Doch. Aber... Das heißt, Sie haben... Das heißt es, ja. Aber da waren Sie... 35. Wir haben ja schließlich nicht in unseren Betten gelebt. Ich sehe durchaus ein, dass du deine Freiheit, deine Abenteuer und Geheimnisse haben musst. Doch sehe ich nicht ein, warum ich mich dabei erniedrigt fühlen soll. Ich finde, du wirst schon rechtzeitig kotzen. Dieser Brief ist der größte Beweis einer Liebe, den es je gegeben hat. Solltest du auf irgendeine Weise versuchen, mit unehrlichen Mitteln Einfluss auf mich zu nehmen, ist sie gewesen. Um eins haben sie ihn aber doch gebeten, die Frauen kennenzulernen, mit denen er... Gebeten? Ich habe es verlangt. Ich musste auf Canetti aufpassen. Und mich musste ich schützen. Ja, ich habe auf vieles verzichtet. Aber unter keinen Umständen wollte ich mein Schreiben aufgeben. Damals. Ihr Schreiben? Davon hat Canetti nie erzählt. Nein, das hat er lieber verschwiegen. Warum? Das weiß nur er. Oh, oh, viel Zündstoff gegen Canetti. Weser hat lange vor ihm veröffentlicht. ab 1932 in der Anthologie 30 neue Erzähler des Neuen Deutschland, herausgegeben von Wieland Herzfelde, dann in der Wiener Arbeiterzeitung und immer unter verschiedenen Pseudonymen wie Weser Markt und Veronika Knecht. Schreiben war für mich das Wichtigste. Und ich bekam eine Ablehnung nach der anderen. Für meine Erzählungen, Romane und die Theaterstücke. Und eines Tages habe ich ein schönes, großes Feuer gemacht. Das war 1956. Immerhin. Man krepiert nämlich langsam neben und unter all dem unnütz beschriebenen Papier, versteht ihr? Ich habe meine Manuskripte verbrannt und seitdem nie wieder geschrieben. Und es ist nichts von Ihnen? Doch, doch, später. Viel später. Ja, ja. Und da hat sich Acanetti auch wie verrückt ins Zeug gelegt. Später. Ich habe mich an ihm abgearbeitet, habe all seine Texte gelesen und korrigiert, habe jede Seite von Masse und Macht mit ihm besprochen. Jede. Ich habe ihm sogar seine Manuskripte abgetippt. Mit dieser einen Hand. Und er hat mich versteckt. Also sie hatte ja nach 45 gerade in Wien viele Anknüpfungsmöglichkeiten. Es gibt ja Korrespondenzen mit einem Redakteur vom ORF, vom Hörfunk. Die haben Weser Canetti-Erzählung gesendet und das hätte sie fortsetzen können. Das sagt der Canetti-Biograf Sven Hanuschek, denn Weser spricht darüber nicht. Sie hat das aber nicht gemacht, sie wollte das nicht. Das kann man nicht wirklich erklären, weil es keinen richtigen Nachlass gibt. Und sagen, sie ist einfach nur die arme, unterdrückte Frau gewesen. Das ist zu wenig. Das ist eine unglaublich starke Frau, finde ich. Sie haben immer so getan, als würden Sie ihm alle Freiheit lassen. Dabei haben Sie dirigiert und sich hinter ihm versteckt. Hier. Weser und Elias Canetti, Briefe an George. Es ist vollkommen egal, wo Sie es aufschlagen. Es klingt immer gleich. So lebendig habe ich Sie ja früher nie erlebt. Ich gehe mal den Kaffee holen. Ich komme mit. 31. März 1938. Liebster Georges, verzeihen Sie, dass ich mit Bleistift schreibe, aber ich kann nur so den Brief rasch in meiner hohen Brust verschwinden lassen, wenn ich die Schritte meines Gemahls höre, der diesen Liebesbrief nicht erwischen darf. Der liebste Georges war der jüngste Bruder vom liebsten Gemahl und lebte in Paris. 28. September 1946. Geliebter Georges. Geliebter Georges. Ich glaube im Ernst, ich könnte deine Genesung beschleunigen, weil ich nämlich Glück bringe. Was nicht heißt, dass ich nicht selbst alles Unglück der Welt habe. Falls dein Chirurg ein bisschen Fleisch in deine Hüften einpflanzen will, stehe ich dir zur Verfügung. Sie könnten es von meinen Hüften nehmen. Dickes, fettes Fleisch. Dickes, fettes Fleisch. Tja, Pech, würde ich sagen. Der falsche Mann am falschen Ort. Und außerdem war der doch schwul. Man könnte auch sagen, Glück. Ein Leben mit Canetti und ein Leben, ja, wie soll ich sagen, in der Illusion oder in der Imagination. Georges war der wirkliche Adressat in ihrem Leben. Es ist eine Fügung, dass die zwei, Götter, die ich anerkenne, der Künstler und der Arzt, Brüder sind. Und es könnte eine glückliche Fügung sein, hätte nicht das Auftreten des Arztes meine Liebe gespalten. Schau an. Ich habe nur Häppchen von Canetti abbekommen. Na ja, 30 Jahre Häppchen werden dann aber auch ein ganz schönes Stück von der Torte. Weser, bitteschön. Ich nehme dann auch noch ein großes Stück von der Canetti-Torte, ja? Na, sieh da, das Mariechen. Hat doch was vom Leben begriffen. Hat sie recht? Ja, vielleicht nicht zwei Leben, aber zwei Lieben. Die eine geschunden, die andere unantastbar und unerfüllbar. Liebe ist. Ihr steht das Attribut unerfüllbar nicht. Das ist wunderbar wahr, Hera. Kommen Sie, nehmen Sie den Sekt mit rein. Und was hat Canetti dazu gesagt, zu Georges? Ich habe ihn nicht verlassen. Nur darauf kam es an. Weser hat ihn sicher sehr stark da unterstützt und bewundert und ihm dieses Gefühl für Singularität gegeben. Und ich kenne keinen Autor, der 20 Jahre ein Buch geschrieben hätte, ohne jede Öffentlichkeit, ohne Publikum. Ja, da muss man schon sehr von sich überzeugt sein, um so lange da dran zu bleiben. Und das ist auch die sozusagen positive Funktion von Eitelkeit, finde ich. Na, Friedel, wer ist es denn diesmal? Gab es diesmal keine passende Begleitung? Ich habe mich um was Süßes gekümmert. Na eben. Ach geh. Es gab nur noch 4 Kipferl, drum habe ich ein paar Biberli dazu genommen. Ach, was gab's doch für herrliche Zeiten. Vor allem, wenn Canetti auf Reisen war, dann habe ich mich wieder gefühlt. Ich habe mich so danach gesehnt, frei und unbeschwert zu sein. Ich wollte weg, weg von ihm. So? Davon habe ich aber nichts gemerkt. Und der Canetti wohl auch nicht. Ich habe mich danach gesehnt, dass er wenigstens einmal über Nacht bleibt. Wie ein Irrer zog er von einem Unterschlupf zum anderen. Als Orientale zeigt er sich in Folgendem. Er lässt sich gerne von Frauen anbeten. Eine neue Frau, der er begegnet, macht ihm Eindruck, obwohl er schon viele andere kennt. Eine schließt die andere nicht aus. Und er scheut sich gar nicht, sein Wohlgefallen zu zeigen. Don Giovanni. Ohne Scherz, es war eine seiner Lieblingsopern nach Moses und Aaron. Und ich habe immer gedacht, es geht ihm um Mozart. Nur ein Termin war unumstößlich. Um 16 Uhr bei Weser zum Tee. Und eines Tages kam er und sagte, es gibt hier eine attraktive Blondine. Was kann ich tun, damit sie mich als einen Mann von Welt sieht? Herr Canetti, ich möchte bei Ihnen schreiben lernen. Blond, jung, frech, humorvoll, hübsch, wach und aus gutem Hause. Das gefiel ihm. Ja. Kapitel 2. Friedel Benedikt. Herr Canetti, ich möchte bei Ihnen schreiben lernen. Wie kommen Sie denn auf mich? Ich kenne Sie schon lang vom Vorübergehen. Sie schauen immer weg, wie Ihr Professor Keen. Sie haben mein Buch gelesen? Wie alt sind Sie denn? 21. Aber was hat mein Alter mit Ihrer Blendung zu tun? Sie reden ja wie meine Mutter. Die glaubt auch, dass ich zu jung für Ihr Buch bin. Sind Sie es? Was glauben Sie? Dass eine blonde Nixe mit großen grünen Augen und schönen Beinen geradewegs aus dem Meer in dieses Café geschwommen ist. Das glaube ich. Und weiter? Dass diese hübsche Nixe erst einmal am Leben nippen sollte. Und weiter? Schreiben ist eine Qual, das können Sie mir glauben. Glaub ich. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn Sie mir zwei Bücher signieren würden? Ich sage, nein, kommen Sie, kommen Sie. Ich war immer sehr reserviert, aber sehr höflich. Und dann sagte er mir noch vorher zu mir, ja, bringen Sie zwei Bücher mit, das Buch, was Ihnen gar nicht gefallen hat und das Buch, was Ihnen am besten gefallen hat. Dann habe ich mir also das überlegt, habe zwei Bücher mitgenommen und er sagte, und was hat Ihnen nicht gefallen? Und da habe ich gesagt, die Blendung. Warum hat Ihnen die Blendung nicht gefallen? Ich finde es ein grauenvolles Buch und das ist so schrecklich. Und dieses Frauenbild von dieser Hyänenfrau sagt, ja, sie, das gab's in Wien zu der Jahrhundertwende. Das gab massenhaft solche Figuren und so. Und er war also ganz leicht getüpft, getroffen. Und was ist das Buch, was Ihnen so gut gefallen hat? Ich habe gesagt, das ist der andere Prozess. Briefe an Felice. Gerade was die Blendung anbetrifft. Yes, gut. Grauenvoll. Was kann eine Frau so sein, oder? So bös wie der konnte niemand schreiben. Ich mochte die Therese aus seinem Roman. Alle Frauen sind wie die. Ja, das habe ich wirklich gedacht. Sind Sie ein Frauenfeind? Ich bin ein Hausfrauenfeind. Das bin ich. Friedel Benedikt wurde 1916 in Wien geboren. Sie kam in einem Taxi zur Welt und war wohl von Anfang an ein Quirl. Sie wuchs als zweite von vier Töchtern in einer jüdischen, sehr künstlerisch veranlagten Familie auf. Der Vater Ernst Benedikt war Journalist, Maler, schrieb Gedichte und spielte Klavier. In ihrem Elternhaus gingen Künstler, Wissenschaftler, Verleger, Bohemiens ein und aus. Friedel beobachtete sie alle sehr genau und konnte sie wunderbar und humorvoll nacherzählen. Ich wollte schreiben lernen. Nur das und nur bei ihm. Ich habe meinen Mann verlassen und bin nach Wien zurückgegangen. Mein Gott, ich hatte überhaupt nichts gegen ihn, aber ich wollte keinen Haushalt führen und kochen und putzen und das Ganze eben. Und dann ist er gekommen und wollte mich holen. Nie wäre ich mit ihm zurückgegangen. Ich wollte Canettis Schülerin werden. Er wurde ihr Meister, ihr Orion, ihre große Liebe. Ja, deshalb bin ich ja auch nach 1938 zu Canetti und Weser nach England gegangen. Und nicht nach Schweden, wohin meine Eltern emigriert sind. Du hättest uns eine Tochter werden können. Dein schönes Lachen. Wovon redest du? Ich war seine Frau. Seine Geliebte. Du hast ihn mit anderen betrogen, bis er zusammengebrochen ist. Na und er? Drei Grundhaltungen des Mannes im Werben. Der Prahler, der Versprecher, der Mutterbettler. Du hast nichts verstanden, Weser. Canetti und ich, waren für immer miteinander verbunden. Das wusste ich und das wusste er. Durch ihn hat mein Leben einen Sinn bekommen. Und er ist ja wohl nicht aus Versehen jeden Tag zu mir gekommen, hat meine Schreibübungen kontrolliert und welche Bücher ich gelesen habe. Er wollte immer alle und alles kontrollieren. Ob ich mein Tagebuch geschrieben habe, das ich nur für ihn führen sollte und ob ich an meinem Roman arbeite, ja sogar, ob ich das Zimmer aufgeräumt habe. Und dann haben wir uns geliebt und dann... Das reicht, Friedel. Und dann ist er ins Café ausgegangen oder zu Freunden und zu Weser natürlich. Um 16 Uhr bei Weser zum Tee. Und nicht nur zu ihr. Ursula, Kathleen, Veronika, Iris, Natalie, Christine, Yolanda, Dea, Edith, Erika, Ruth, Susi, Jill, Martin, Kim, Kay, Lavinia, Hedda, Lucy, Helga, Aline, Britta, Judy, Pat, Vanessa, Antea, Elisabeth, Anna, Bernadette, Helen, Deborah, Barbara, Chloe, Joe, Kiki, Else, Ellie, Eva. 1944 veröffentlichte Friedel Benedict gleich zwei Romane bei Jonathan Cape, einem der renommiertesten Londoner Verlage. Unter ihrem Pseudonym Anna Sebastian erschienen Let Thy Moon Arise und The Monster, ihr erfolgreichstes Buch. Sie hatte es in Englisch geschrieben und erst 2004 wurde es ins Deutsche übersetzt. Er hat aus dir einen Dichter gemacht, aber ohne mich hätte er dich nicht einmal angehört. Ich habe ihn dazu gebracht, dich zu treffen, und du hast ihn erpresst. Ja. Er sollte sich von mir scheiden lassen und dich heiraten. Ja. Ich würde sagen, wir stoßen jetzt erstmal an. Weser? Du hast dich benommen wie eine Metze. Ich habe dich bekocht und gepflegt, als du krank bei mir zu Hause gelegen und gejammert hast. Und du? Erst schläfst du mit ihm in meiner Wohnung und dann flatterst du wieder davon. Wozu habe ich denn Flügel? Und er stürzt ab. Mir direkt vor die Füße, wie immer. Auf Prost! Euer aller Wohl! Prost! Wohl sein! Was für ein Tag! Canetti ist ja Friedel zum Teil dann auch nachgereist und ist dann auch von ihr so an der langen Leine gehalten worden und musste ihr dann auch zum Teil wieder helfen. Zum Teil war er dann auch wieder der Geächtete und dann standen sie sich wieder sehr nahe. Also, das heißt, Friedel Benedict konnte sich wehren und hat sich teilweise auch gewehrt. Und dann? Die Krönung. Ja, und? Tja, so war das mit ihr. Aber nicht von Canetti. Genau das hat ihn fast um den Verstand gebracht. Aber ich hätte mich dann endgültig von ihm getrennt. Du wolltest ja kein Kind. Du hast ja nicht mal mehr mit ihm geschlafen. Warum ist er denn... Enough, Friedel. Tut mir leid. Wolltet ihr denn nie Kinder haben? Warum sagen Sie eigentlich nichts, Hera? Das wäre doch Ihr Thema. Wir haben sie nur bloß dazu bekommen. Soll ich Ihnen jetzt wirklich erklären, wie man Kinder macht? Er hat mich einfach fortgeschickt. Zur Strafe in die Verbannung. Das hat er gesagt. Zu meinen Eltern nach Schweden. Und er hat ihr ein Reiseproviant mitgegeben. Wenn sie das Kind bekommen sollte, würde er sie nie wieder sehen wollen. Ich habe mein Kind nicht bekommen. Ich war bei einem Pfuscher. Vor dem Fenster vergeht ein dürrer schwedischer Sommer. Friedel sieht ihn nicht. Sie sitzt im Bett, blass und dünn. Sie hat ihr Lachen verlernt. Es ist 1947. Auf den Knien eine Pappe und ein Blatt Papier. Sie schreibt Canetti. Auf dem Nachttisch ihr Tagebuch. Sie führt es für Canetti. Auf dem Boden ein Stapel beschriebener Blätter, ihr nächster Roman. Sie widmet ihm Canetti. Friedel schreibt und schreibt, schreibt sich aus der Ferne zu ihm. Und als sie wieder aufstehen kann, fährt sie sofort nach London. Und als sie immer länger in London bleibt, beschließt Canetti, sich von ihr zu trennen. Alles hat seine Zeit. Was zu der Zeit noch niemand weiß, dass Friedel an Krebs erkrankt war. So, Iris, auf Ihren Wunsch, Zucchini-Pfannkuchen. Canettis Leibspeise aus Wien. Lasst es euch schmecken. Iris, Sie sollten das Messer nehmen, der Löffel schneidet nicht. Alles gut, alles gut. Ist alles in Ordnung? Alles gut. Wirklich? Mich hat er gar nicht gewollt. Die ganzen 3 Jahre lang? Er hat es selbst gesagt. Es sei ihm nur ein einziges Mal in seinem Leben geschehen, dass er mit einer Frau zusammen war, die ihn zum Lieben nicht gefesselt hat. Diese Frau bin ich. Und das hat er auch noch aller Welt kundgetan in einem Buch. Oh ja, in Pate im Blitz. Hier. Es blieb eine peinlich einseitige Geschichte, die ich gegen meine Neigung hinnahm und unbeteiligt beobachtete. So hat er es geschrieben. Kapitel 3. Iris Murdoch. Er lügt. Das hat er nie bestritten. Ich wollte diesen Satz so gern wieder vergessen. Mein Gott, was habe ich inzwischen alles vergessen? Und jeden Tag mehr, manchmal sogar, wie ich heiße. Darf ich? Hier, Seite 180. Wir küssten uns. Ich weiß nicht, wann das geschah, aber es geschah sehr bald. Die Couch, auf der ich immer schlief, war nah. Iris zog sich, ohne dass ich Hand an sie gelegt hätte, von selber rasch aus. Sie hatte Sachen an, die nicht das Entfernteste mit Liebe zu tun hatten, wollige, unschöne Sachen. Sie lag reglos und unveränderlich. Ich merkte kaum, dass ich in sie einging. Ich spürte nicht, dass sie etwas merkte. Das kann er nicht geschrieben haben. So intim war er nicht mal. In seinen privatesten Briefen. Ja, nicht mal geflüstert. Ich weiß nicht, ob es scheu war, sein Privatleben auszubreiten, was ich sehr respektieren würde, weil ich finde, es geht mich eigentlich nichts an, was der Herr Canetti da macht. Oder ob es wirklich ein Bild war, Abbild war seiner doch sehr selbstherrlichen Art. Und es braucht immer zwei. Und deshalb ist mein Mitgefühl mit diesen Frauen nicht sehr groß. Wisst ihr was? Ich werde mal ein bisschen... Ja? Entschuldigt, ich brauche mal ein bisschen frische Luft. Es interessiert mich nicht, einen Menschen, den ich kenne, präzis zu erfassen. Es interessiert mich nur, ihn präzis zu übertreiben. Und außerdem... Ja? Und außerdem... Iris. Ich hab's vergessen. Er entschuldigt mich. Iris Murdoch wurde 1919 in Dublin geboren. Ihre Mutter nahm Gesangsstunden und trat bis zur Iris' Geburt in öffentlichen Konzerten auf. Ihr Vater, ein liberaler, freidenkender Mann, arbeitete als Staatsbeamter in verschiedenen Ministerien. Als Iris 3 Jahre alt war, zog die Familie nach London. Mit 19 Jahren begann Iris Philologie, alte Geschichte und Philosophie in Oxford zu studieren. Canetti war mein Zeus. Ein so prächtiges Tier mit wunderbaren, wuchtigen Liebesspielen. Er war mir in jeder Hinsicht überlegen, auch intellektuell und moralisch. Er hat mich vollkommen unterworfen. Ich war entzückt und ich hatte Angst. Später habe ich natürlich sehr viel gelesen über seine diversen Liaisons. Da wurde er mir sehr unsympathisch. Aber ich muss einfach sagen, dass ich immer eine Grenze ziehe zwischen dem Werk eines Künstlers und seinem Privatleben. Wenn man nämlich anfängt, mit bürgerlichen Normensverhaltensweisen zu beurteilen und diesen Maßstab an sich zu legen und von da Rückschlüsse auf ihr Werk zu machen, landet man in einer Sackgasse. Es fühlte sich einfach gut an neben ihm. Als wir uns kennenlernten, habe ich gerade an meinem ersten Roman geschrieben. Auch dabei fühlte es sich gut an neben ihm. Sehr gut, obwohl er vernichtend kritisch sein konnte. Ich habe so viel gelernt von ihm. Und in vielen meiner Figuren steckt ein kleiner Canetti. Manchmal auch ein großer. Ich habe ihn beobachtet, erforscht und verwandelt. Ich sag's ja, ich habe viel gelernt von ihm. Und eines Tages hat sie ihn endlich bemerkt, John Bailey. Sie waren gemeinsam auf einem Fest der Universität. Schon lange war er immer in Iris' Nähe. Aber sie hatte ja nur den Canetti-Blick. Bis zu diesem Tag. An John war alles so ehrlich. Selbst die kleinste Handbewegung. Mit ihm bin ich wieder frei geworden. Ich war so glücklich über uns, über ihn, über meine Liebe zu ihm. Dass eine Liebe so schlicht und so tief sein kann. Doch habe ich Canetti um seinen Segen gebeten. Unglaublich. Er gab ihn mir, aber er hat geknurrt. Ich glaube, sie hat sich verlaufen. Ich glaube, sie weiß, wohin sie will. Und ich hole jetzt unser Wiener Saftgulasch. Mit Semmelknödel natürlich. Öffnungszeiten, Telefonnummern. Ah, hier. Wegeplan, Friedhof Fluntern. Und fein aufgezeichnet, wer liegt wo. So ein ordentliches Land. Man kann sich nicht verlaufen, oder? Jedenfalls nicht bei den Toten. Da bist du ja. Na, das gefällt dir, was? Joyce neben Canetti, Canetti neben Joyce. Obwohl den ja eigentlich... Na, lassen wir das. Ehre ist Ehre. Aber zu mir warst du ein Mistkerl. Ich verstehe dich nicht. Hörst du es? Es regnet. Tja, ja, das Verstehen. Weißt du, ich beginne in der Dunkelheit zu segeln. Bald habe ich keine Welt mehr. Meine Freunde, sage ich zu den Teetassen und Löffeln. Und du hast mich verraten. Nein, uns. Es regnet. Hörst du es? Ich muss mich ein wenig ausruhen. Es war ein Anstieg zu dir. Ja, was sonst? So hoch oben über der Stadt musste es ja sein. Was sonst? Aber John wird kommen. Immer kommt John. Ich habe Bücher geschrieben. Weißt du das? Nein, nein, ich glaube, das war jemand anderer. Oder? 1997 wurde bei Iris Murdoch Alzheimer diagnostiziert. 2 Jahre später starb sie mit fast 80 Jahren in Oxford. Es fehlt ein Buch, Herr Ra. Haben Sie es mit Absicht? Ich habe es nicht gefunden. Wovon sprecht ihr? Hiervon. Liebhaber ohne Adresse. Briefwechsel 1942 bis 1992. Kapitel 4. Marie-Louise von Motteschitzky. Was ist das? Das ist mein Leben mit ihm. Wir haben es uns geschrieben. Oh, mehr Leben, als ich gedacht habe. Mein lieber, liebster Mensch, vergessen Sie nicht, dass ich hier morgens nicht einmal die Augen öffnen könnte, ohne Sie erwarten zu dürfen. Blond, schlank, schüchtern, neugierig, naiv und natürlich aus gutem Hause, aus sehr gutem Hause. Und den Mund immer etwas geöffnet, als könnte doch was Gescheites entweichen. Vor allem aber dieser anhimmelnde Blick. Und dieses morgendliche Erwachen in froher Erwartung begann schon 1940. Da war ich noch über 10 Jahre mit dem Canetti ein Paar. Du hast deinen Kopf wie eine Nuss. Das ist das Schönste, was mir je ein Mensch gesagt hat. Und dann saß ich plötzlich auf seinem Schoß. Canetti hatte sein Leben in den Dienst von 3 Hexen gestellt. Eine alt und schlaff, eine jung und böse und die dritte nagend und wurmstichig. Und alle haben wir ihm das Blut ausgesaugt, bis er wie ein müder Zwerg aussah, dem Blödsinn nahe. Und jede von uns hat sich ihre Bezahlung geholt. Lieber, liebster Pio, dass ein so wunderbarer, beinahe allwissender Mensch gerade mich ausgesucht hat, um mich für immer zu sich zu nehmen, dass er mich besser und reiner und stärker machen will, dieses Gefühl ist im Grunde nie vergangen. Liebstes, zärtlich geliebtes Muli, lass dich nicht zu viel in die Stadt verlocken. Male so lieb weiter, wie du es diese früheren Tage getan hast. So grüße ich von Herzen meinen Hofmaler Mulo und küss ihn auf die Palette. Pio der 15. Tja, war der denn spinnert? Pio, das ist doch einer seiner Witze. Nein, das ist seine Herrlichkeit. Uns hat's gefallen. Marie-Louise von Motteschitzky wurde 1906 in Wien geboren. Ihre jüdisch-aristokratische Familie war sehr wohlhabend. Sie besaß ein Anwesen in der Hinterbrühl, außerhalb von Wien. Künstler, Wissenschaftler, Architekten waren ständige Gäste ihrer Eltern. Marie-Louise und ihr älterer Bruder Karl wuchsen wohl behütet, aber durchaus weltoffen auf. Als Marie-Louise 3 und Karl 5 Jahre alt waren, starb ihr Vater. Die Mutter Henriette von Motteschitzky kümmerte sich wenig um die Erziehung ihrer Kinder. Als die 13-jährige Marie-Louise ihr sagte, sie wolle nicht mehr in die Schule gehen, dafür aber ein Malatelier besuchen, antwortete die Mutter, na gut, dann gehst du eben nicht mehr zur Schule. Und eines Tages, hieß es im Hause Motteschitzky, ein Maler würde zu Besuch kommen. Es war der Sommer 1920. Der Maler hieß Max Beckmann. Marie-Louise war 14 Jahre alt und stand an diesem Tag schon eine Stunde am Fenster. Und ich sehe den Kopf von Beckmann und denke mir, unsympathischer Mensch. Weil diese unheimliche Kopfform. Aber dann, schon am ersten Abend, war ich völlig verzaubert. Weil er hatte eine so unglaubliche Ausstrahlung, dass man sofort alle das Gefühl hat, dem muss man sein Bestes bieten. Aber warum? Und dann habe ich ihm so eine kleine Zeichnung gezeigt. Und da hat er nur gesagt, ich bin erstaunt, dass Sie mich so gut verstehen. Das hat eingeschlagen. Ab 1927 besuchte sie die Meisterklasse von Max Beckmann an der Frankfurter Städelschule. Da war sie 21 Jahre alt. Später Kunstschulen in Wien, Paris und Berlin. Und dann? Was wohl aus uns allen geworden wäre, wenn 1938 nicht 1938 gewesen wäre? Habt ihr auch manchmal daran gedacht? Nein. Mein Gott, da war ich 5. Ich bin gleich einen Tag nach dem deutschen Einmarsch mit meiner Mutter fort. Ich habe mich so gefürchtet vor diesen Horden. Sieg heil, Sieg heil. Zuerst sind wir nach Holland, dann nach England. Das ist eine gute Wahl. Und wie aufgeregt war ich damals, als der Canetti mich zum ersten Mal in meinem Atelier besucht hat. Das war 39. Da war ich auch dabei. Ich weiß. Und meine Bilder haben ihm sofort gefallen. Mir auch. Und nicht nur deine Bilder. Du hast mich damals sogar zu einer Figur für meinen Roman angeregt. Das war, wie du dich bewegt hast und wie du zugehört hast. Fast abwesend und trotzdem unglaublich intensiv. Das haben sie mir nie gesagt. Tja, vielleicht sollten wir doch beim Sie bleiben. Sie hätten meine Freundin werden können, Marie-Louise. Ich wollte Ihre Freundin werden. Nein, Sie wollten seine Freundin werden. Hier, schickt ihm ein Foto, obenrum nur mit einem Büstenhalter und einem Obstkorb auf dem Kopf. Da war ich längst seine Frau. Seine Geliebte. Ich bin bereit, sagte sie und stürzte sich in seinen Schlund. Und gepasst haben Sie nie zu ihm. In der Tat, ein so ungleiches Paar. Die hochgewachsene, schlanke Frau von aristokratischer Eleganz und immer auf unsicheren Beinen. Der kleine, grimmige, ältere Herr mit der Löwenmähne, selbstbewusst, mit Arroganz und Abweisung gespickt. Sie, die immer Fragende, er, der immer Wissende. Canetti ließ es sich gut gehen. Er bezog sein eigenes Zimmer im Haus von Marie-Louise und Henriette von Motteschitzky. Er wohnte und arbeitete dort. Er ging und kam, wie es ihm beliebte. Und wenn es ihm beliebte, lebte er den ganz normalen Alltag mit Mutter und Tochter. Und wurde von Marie-Louise auf lange Zeit finanziell unterstützt. Liebstes Muli, was macht unser Zimmer? Was macht das Malen? Wirst du etwas für mich gemalt haben, wenn ich dich wiedersehe? Wie viele neue Blüten schicken ihren Duft in unser Zimmer? Ich denke täglich 100 Mal an dich. Es küsst dich auf das Zärtlichste, dein Pio. Liebster Pio, ich kann schlecht ausdrücken, was ich meine. Vielleicht meine ich, dass eine Frau, die im Grund keine Heiratsgedanken, keine Taktik, keine geheimen Pläne hat und gegen die man wirklich nicht misstrauisch sein muss, doch auch zu etwas gut ist. Ich weiß, wie viel Verzweiflung in dir ist, meinetwegen, aber da ist etwas, was dir viel Kummer ersparen könnte. Etwas, was du nicht bei allen Frauen findest, was man nicht unterschätzen soll. Du hast in einer Wüste von Erwartungen gelebt. Das musst du doch gemerkt haben. Ohne ihn war die Welt ohne Sinn. Mit ihm eine Quälerei. Marie-Louise, die schönste und beste Zeit zwischen uns war die, als du wirklich und ernsthaft an meinem Werk beteiligt warst. denn da wusste ich, dass du mich liebst. Du bist nie dazu gezwungen worden, wie du später in einem Augenblick zerstörenden Schwachsinns gesagt hast. Gezwungen hatte ich dein Gefühl für mich. Und vielleicht auch die Einsicht, dass du es mit dem Lebenswerk eines der gewaltigsten Geister zu tun hast, die je gelebt haben. Das bin nämlich ich, falls du es vergessen hast. Dass man so eingesponnen ist, so ganz eingesponnen, das war es wahrscheinlich. Dafür hat er schon gesorgt, dass ich glaube an ihn, verstehen Sie? Ich hatte keine Ahnung. Er hat gesagt, er ist der größte lebende Dramatiker, und das habe ich geglaubt. Er ist wahrscheinlich verrückter, als ich es gewusst habe, denn er hat mir Szenen gemacht wegen der verrücktesten Sachen, stumme Szenen, aber überhaupt hat er mich abgesperrt von allen Menschen, von allen. Eines sollst du aber wissen, dass ich weiß, dass du ein großer Maler bist und die gesegnete Gabe hast, Menschen zu bewahren, wie sie wirklich sind. Dafür liebe ich dich und darum brauche ich dich. Du gibst mir etwas, was ich nicht habe und ohne das ich nicht leben könnte. Wenn er nicht so felsenfest geglaubt hätte und sagen wir, irgendein Mann gesagt hätte, ist doch viel wichtiger, wir kriegen jetzt zwei Kinder und wenn ich nach Hause komme, muss ich doch ein warmes Essen haben und so. Ich weiß nicht, was dann mit mir passiert war. Marie-Louise steht in ihrem Garten zwischen Kosmeen, Dahlien und Gladiolen. Es ist Sommer 1963. Sie kommt mit dem Porträt, das sie gerade von ihrer 80-jährigen Mutter malt, nicht weiter. Die große, runde Nase will ihr nicht gelingen. Sieht aus wie die einer Säuferin. Über den Gartenzaun hält sie Ausschau. Nach dem Postboten, nach Canetti, nach Regen. Dann hört sie die Rufe ihrer Mutter. Nicht jetzt bitte, dieses lebenslange Rufen. Und Canetti hat sich wieder mal davongemacht. Ohne ein Wort, ohne einen Brief, ohne Adresse. Er hat ihr nicht einmal gesagt, dass Weser gestorben ist. Natürlich hat sie es trotzdem erfahren. Und natürlich, ja, nein, sie will es nicht, aber sie hofft, hofft, dass Canetti, ja, dass er sie nun heiratet. Die Rufe nach ihr werden lauter. Sie geht ins Haus zurück, die Nase wartet. Auch wenn kaum eine Galerie ihre Bilder zeigen will. Das wird erst später geschehen. Was ich allerdings nicht gewusst habe. Sehr jung, sehr blond, sehr still. Eine kluge, zarte, selbstbestimmte Frau. Unkompliziert, zurückhaltend und voller Leben. Ich kann nicht einmal sagen, dass er mich belogen hat. Er hat einfach nichts gesagt, jahrelang. Elias Canetti hatte Hera Buschor kennengelernt. Jahre später hat er sie geheiratet. Danach ist ihre Tochter geboren worden. Marie-Louise hat es nur durch Zufall erfahren. Ich war fast 30 Jahre mit ihm zusammen. Und dann bin ich aufgewacht und dann hatte er eine Frau und ein Kind. Und alle anderen haben es gewusst, aber ich habe es nicht gewusst. War eine sehr, sehr schlimme Sache. Ich wollte ihn nie mehr sehen. Dann wollte ich ihn nur eine Zeit lang nicht sehen. Dann war die Welt ohne Sinn, ohne ihn. Und warum flüstern Sie jetzt? Ich will nicht, dass er es hört. Ah, verstehe. Und dann habe ich ihm wieder geschrieben. Er war wieder da. Ich habe immer geglaubt, dass Sie meine Feindin sind. Nie war ich das. Auch wenn Sie all das hatten, was ich... Naja, mit all dem, was ich hatte, war es ja nun auch nicht so leicht. Mit einem Mann, der all seine Frauen mitgebracht hat, also wenigstens die wichtigen. Aber selbst die haben gereicht. Wenn ich mit ihm zusammen war, wenn wir uns unterhalten haben, wenn ich mit ihm auf Reisen war, immer waren sie dabei. Viele Jahre. Und wenn sich ein Todestag jährte, war es besonders schlimm. Ich war 35, 36 und schleppte fremde Tode durch mein Leben. Bitte, tausende Seiten für sein Totenbuch. Er hat es nicht geschafft, dieses verdammte Buch zu beenden. Nein, er nicht. Aber nun kann es gelesen werden. Na endlich, und Ruhe ist. Vor seinen Pensées contre la mort. Haben wir noch Sekt? Hier. Noch 1982 schreibt er, als meine Mutter starb, schwor ich mir, das Buch gegen den Tod zu schreiben. Aber was ich nicht geschrieben habe, ist das Buch gegen den Tod. Das bin ich seit dem 15. Juni 1937, seit 45 Jahren schuldig. Die Zeit für dieses Buch will ich erzwingen. Über 50 Jahre hat er sich damit gebuckelt. Ihn brannte der Tod. Ich würde den Tod abschaffen. Denn Es geht ja nicht nur darum, dass Menschen sterben müssen. Das wissen wir, wir können den Tod nicht wirklich abschaffen. Es geht darum, dass Menschen sich dem Tod ergeben. Dass sie sehr früh schon sich durch den Tod korrumpieren lassen. Ja, bitteschön, ich nehme auch noch ein Glas. Selbstverständlich. Ja? Nach Friedels Tod war er einfach wochenlang verschwunden. Ich wusste nichts von ihm, hatte keine Adresse, konnte ihm nicht schreiben. Ach, hier, 1953. Die Lähmung von Tod zu Tod. Kein freies Wort dazwischen, kein freier Schritt. Die schwerste Lähmung, die hoffnungslose Hoffnung, dass sie es doch übersteht. Am 3. April 1953 starb Friedel Benedikt an Drüsenkrebs in Paris. Schon über ein Jahr musste sie immer wieder in die Klinik, wo Canetti sie regelmäßig besucht hat. Nach Wesers Tod war es noch schlimmer. Ich habe gedacht, er ist gleich mitgestorben. Als er endlich wieder aufgetaucht ist, habe ich ihn überhaupt nicht mehr wiedererkannt. Und er wollte nur ungestört in seinem Zimmer sein und gehen und kommen, wann er wollte. Also wie immer. Nein, er sprach nicht mehr. Das war zum Verrücktwerden. Weser Canetti starb am 1. Mai 1963. Und womit sich Canetti halt auch sehr auseinandergesetzt hat in den Selbstzweifeln und in der Selbstkritik, ob sie womöglich dann doch Tabletten genommen hat an dem Abend vorher und kann sich das aber eigentlich nicht beantworten. 1963. Wenn der Geschlagene sich am Boden krümmt, nichts mehr weiß und nur eines will, die Wiederkehr dieser Toten. Wenn er bereit ist, für diese eine alle Lebenden herzugeben, dann erst erfasst er, dass der Tod ihn vernichtet hat. Und es wäre ihm besser, er wäre nie geboren. Es ging immer nur um ihn. Ihn und seine Toten. Er wollte sich umbringen. Ach, niemals. Mann. Doch er hatte sich schon den Tag ausgesucht. Ende 1963, 8 Monate nach Wesers Tod. Ich wollte ihn einfach nur überraschen und stand vor seiner Tür. Genau an diesem Tag. Ihn brannte auch das Leben. Also, aufs Leben. Prost. Auf das Leben. Er platzt vor Neid. Er stirbt vor Liebe. Er hat tollkühne Worte. Seine Hände zittern. Er brüllt die Sonne an. Durch den Mond ist er käuflich. Er ist bettelarm. Er kennt alle Bücher. Er lügt. Er ist grausam wahr. Er ist, er scheißt. Und dann saß ich plötzlich auf seinem Schoß. Und er hat ein Kind bekommen. Friedel, was suchst du denn? Na, es muss doch auch von Hera und Canetti, ich weiß nicht, irgendwas, Tagebücher, Briefe oder, ja, muss doch irgendwo, oder haben sie alles verbrannt, Hera? Wann haben Sie sich eigentlich kennengelernt? Kapitel 5. Hera Canetti. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Weser, war es 1958? Wann? Wir kannten uns, mehr nicht. Und wann war mehr? Darüber möchte ich nicht sprechen. Sie war eine ganz zierliche und feine, ätherische Frau und auch sehr klein. Fast nicht von dieser Welt. Vielleicht auch so ein bisschen einsam. Ich weiß, man projiziert ja dann viel in so jemand rein. Hera Buschor wurde 1933 in München geboren. Ihr Vater, Ernst Buschor, war der einflussreichste klassische Archäologe seiner Zeit. Damals leitete er die Ausgrabungen des Hera-Tempels auf Samos in Griechenland. Seine Tochter wurde Restauratorin und arbeitete Ende der 50er Jahre in London, wo sie auch Canetti kennenlernte. 4 Jahre später wurden sie ein Liebespaar. Canetti war 56 Jahre alt, Hera 28. Er hat einmal gesagt, er wusste gar nicht, dass man glücklich sein kann, ohne sich dafür schuldig zu fühlen. Das war schon sehr... Oh ja, das ist es. Ja, sehr. Und dass jemand seinen Charakter so stark noch ändern kann, eigentlich als alter Mann, das ist schon sehr erstaunlich. Er stellt ja dann irgendwann sogar seinen Arbeitsrhythmus um, also schreibt nicht mehr nachts, sondern halt auch am Tag, damit er seine Familie mehr sieht. Das ist alles unglaublich bei einem so auf sich bezogenen Menschen wie Canetti. Und das zeigt ja auch, dass da auch eine große Offenheit da gewesen sein muss. Also wo man sich dann fragt, naja, vielleicht war auch früher halt das Gegenüber nicht so. Ich meine, Montechitzki ist nun einfach im K&K Wien noch aufgewachsen. Vielleicht konnte die ihm so etwas auch nicht entgegensetzen, wie Hera das dann später konnte. Und er hat sie alle verlassen. Ursula, Kathleen, Veronika, Iris, Natalie, Christine, Yolanda, Dea, Edith, Erika, Ruth, Susi, Jill, Martin, Kim, Kay, Lavinia, Hedda, Lucy, Helga, Eileen, Britta, Judy, Pat, Vanessa, Anthea, Elisabeth, Anna, Bernadette, Helen, Deborah, Barbara, Claudi, Joan, Kiki, Ilse, Elli, Eva. Wir haben ja lange getrennt gelebt, fast 10 Jahre. Also er in Hampstead, ja auch noch bei Ihnen, Marie-Louise. Mhm. Dann in London und ich schon in Zürich. Und für mich war immer ganz klar, dass ich bei meinen Bildern bleiben möchte. Ich habe meine Arbeit geliebt. Naja, und so ist er dann zu mir nach Zürich gezogen. So geht das also. Sie war in dem Beruf ja durchaus erfolgreich. Ich meine, sie war im Kunsthaus in Zürich, das ist jetzt da eigentlich die erste Adresse. Und sie hatte als Restauratorin ja auch mit großen Malern dann direkt zu tun. Ich meine, sie hat einen Chagall restauriert und Chagall hat sie dafür noch gelobt und so etwas. Also sie war insofern da überhaupt nicht schüchtern. Klossbachstraße 88, Herbst 1979. Aus der Wohnung der Canettis dringt Musik. Hera spielt Gambe. Auf ihrem Schreibtisch liegen die Betrachtungen aus der Stille von Yoshido Kenko, ihr Lieblingsbuch. Daneben 2 Lehrbücher und ein dickes Wörterbuch. Hera lernt Chinesisch, was Canetti ungemein imponiert, was Hera natürlich weiß. Johanna liegt auf dem Boden und malt Berge und Wiesen und sowas Ähnliches wie eine Kuh. Canetti sitzt in seinem Sessel. Er legt die Zeitung weg und schaut Hera zu, wie sie den Bogen über das Instrument, wie ihre Finger, wie ihr Kopf, ihre Haare, wie alles Musik wird. Er hört mit den Augen. Er war natürlich ein sehr kultivierter älterer Herr und er trug immer ein Beret und hatte einen englischen Regenmantel an. Und wenn er mich dann vor dem Lift, vor dem Fahrstuhl sah, zog er das Beret ab, machte eine Verbeugung und sagte guten Tag und setzte das Beret wieder auf, was mich natürlich absolut entzückt hat. Und jeden Sommer spazieren Mutter, Vater, Kind durchs Engadin. Und wenn sie nicht gestorben wären... Ich habe Krebs bekommen, da war Johanna 5. Unser 2. Kind habe ich nach der 1. Operation verloren. Nein, von Eifersucht und Kontrolle wurde mein Leben nicht zerfressen. 8 Jahre nach der 1. Erkrankung, nachdem Hera lange als geheilt galt, war der Krebs wieder ausgebrochen. Am 29. April 1988... starb Hera Canetti. Sie war 55 Jahre alt. 1988. Kein Tod geht zu Ende. Hat er recht? Nein. Ja. Ich weiß nicht. Egal. Wir müssen Iris suchen gehen. Aber vorher gibt's noch mein berühmtes Bärendessert. Mein Slatko. Ich würde gern nur einen Tee trinken, bitteschön. Na dann nehme ich Marie-Louises Portion. Aber jetzt einmal im Ernst, Hera. Gibt's gar keine Briefe von Ihnen? Ach, das wäre mir das Liebste. Ich weiß es nicht. Es liegt so viel in so vielen Kisten im Archiv und alles unter Verschluss. Bis 2024, glaube ich. Das wird ein Spaß. Nein, ein Spaß wird es nicht. Dann treffen wir uns wieder. Hier? Oder wo? Seid mal still. Canetti? Canettis Frauen. Ein Gastmahl. Ein Feature von Ina Strelo. Es sprachen Weser, Marlene Diekhoff, Iris, Hedi Kriegeskotte, Marie-Louise, Lore Stefanek, Friedel, Alicia Aumüller, Hera, Katja Danowski, Canetti, Hussein Michael Schirpici. Technische Realisation Elke Kellermann, Sabine Kaufmann, Markus Freund und Kai Schliekelmann. Regie Heide Schwocho. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2014.